Meine Mom sagt, ich darf heute Nacht bei dir schlafen. Super! Das Ding mit Rupert war, ich wollte nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Aber dann schmiss er sich an Colin ran, nur um mich zu ärgern. Als ob's mir nicht egal gewesen wäre, dass er sich jetzt so gut mit ihm verstand. Mein ganzes Jahr war bisher sowieso schrecklich gewesen. Und kein hatte es interessiert. Meine Familie nicht, meinen besten Freund nicht. Ich hatte es satt. Es würde jemand dafür büßen müssen.